Eine Delegation der Funktionäre des Generalverbandes der Japan-Koreaner unter Leitung von Jong Dong-ju, dem stellvertretenden Abteilungsleiter des Zentralpräsidiums des Generalverbandes der Japan-Koreaner, die am 24. Mai mit einer Maschine in Pyongyang eintraf, legte an den Bronzestatuen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude Blumenstrauß nieder und verneigte sich davor.